Kundgabe 1456. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.6.1940. Allgewalt göttlicher Liebe. Weltgeschehen. Bringe Folgendes zur Niederschrift. Ihr Menschen leidet an einer falschen Vorstellung von der Allgewalt göttlicher Liebe. Ihr habt einen anderen Maßstab, mit dem ihr die Ereignisse messet, die sowohl Leid als auch Freude für die Menschen bedeuten. Ihr seht nur die Auswirkungen in irdischer Beziehung, könnt euch aber nicht im Entferntesten die Notwendigkeit einerseits wie die Folgen andererseits in geistiger Beziehung vorstellen. Ihr legt immer menschliches Empfinden eurer Beurteilung zugrunde, und das lässt euch sogar die Liebe Gottes als Grausamkeit erscheinen. Doch ihr wisset nicht um den qualvollen Zustand, der die Seelen dereinst erwartet, wenn ich ihnen alles Leid auf Erden fernhalte und ihnen scheinbar nur meine Liebe zuwende. Diese meine Liebe ist so groß, dass ich meinen Geschöpfen das Leid im Jenseits ersparen möchte und also sie zuvor leiden lasse in einem Zustand, der sie dieses Leid nicht so empfinden lässt. Und doch erkennt ihr meine Liebe nicht, und es gelüstet euch, mit mir zu hadern. Ihr lebt in einer Welt, wo Sinnengenuss euch eine gewisse Befriedigung finden lässt. Doch in der jenseitigen Welt werdet ihr, so ihr im Erkennen steht, die Verbindung mit mir anstreben. Ihr müsstet jedoch zuvor jede Verbindung mit der Materie gelöst haben, um euch mit mir vereinigen zu können. Ihr seid aber noch sehr weit davon entfernt, denn es hält euch die Materie noch zu sehr gefangen, und zwar dergestaltig, dass ihr sie noch als reizvoll empfindet. Und daher zerstöre ich euch gewaltsam das, was euch hinderlich ist, zu einem weit größeren Glück. Ich will euch den Weg auf Erden verkürzen, den ihr noch in der Form wandeln müsst. Ich will, dass ihr die Materie verachten lernt, die euch nur Hindernis ist, und ihr erkennt meine Liebe nicht. Ihr seid noch zu eigenwillig und unterwerfet euch nicht dem göttlichen Willen, der euch wahrlich nur so bedenkt, wie es für eure Seele dienlich ist. Suchet immer und überall euch meine übergroße Liebe als Beweggrund meiner Sendung oder Zulassung vorzustellen, und ihr werdet anders denken lernen. Ich habe wahrlich keine Freude daran, meine Geschöpfe leiden zu sehen, und versuche daher, das große Leid von ihnen abzuwenden. Nur so müsstet ihr das Weltgeschehen um euch ansehen lernen, das euch mehr ein Beweis meiner Liebe zu euch als ein Akt der Grausamkeit sein sollte. Wehret den Gedanken, die euch zweifeln lassen an meiner Liebe, denn es ist nur die Liebe, die mich so handeln lässt, dass ihr scheinbar die Leidtragenden seid. Ihr seid allein zu schwach und begehret zu wenig die Kraft, die euch die Materie überwinden ließe. Und so nehme ich mich eurer Not an und räume euch das Hindernis eurer Höherentwicklung aus dem Wege. Ich nehme euch jeden irdischen Besitz, auf das eben diese leibliche Not euch zu mir flüchten lässt und ihr also innige Fühlung suchet mit mir. Und dann ergreifet euch meine unendliche Liebe. Und meine unendliche Liebe hilft euch überwinden. Doch bevor ihr euch nicht mir anvertraut habt, werdet ihr den Verlust des irdischen Gutes schmerzvoll empfinden. Und also ist euer Zustand noch unfrei. Ihr seid noch zu sehr mit der Materie verbunden und ihr erkennet mich und meine Liebe noch zu wenig. Und ihr seid sogar geneigt, mich gänzlich ableugnen zu wollen, weil ihr alles Geschehen betrachtet vom irdischen Standpunkt aus und nicht bedenket, wie weit geistig die Notwendigkeit vorliegt, um euch nicht untergehen zu lassen. Es ist die Gefahr eures geistigen Unterganges, die mich so einzugreifen nötigt, dass ihr Zweifel setzet in meine Liebe. Mir aber liegt nur euer geistiges Wohl am Herzen. Und alles, was geschieht, soll euch dieses geistige Wohl eintragen. Und darum überlasset euch getrost meiner Führung und nehmet demütig und ergeben euer Geschick aus meinen Händen entgegen. Und es wird euch zum Segen gereichen, und ihr werdet mir dereinst danken, dass ich größeres Leid im Jenseits dadurch von euch abgewendet habe. Amen.